NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantuan Pantagruel von François Rabelais, heute den 18. und letzten Abschnitt. Zitieren wir einleitend einige Sätze aus dem Buch Die Kunst des Romans des tschechischen Schriftstellers Milan Kundera. Kundera zitiert ein jüdisches Sprichwort: Der Mensch denkt, Gott lacht. Und er knüpft daran folgende Überlegungen. Ich stelle mir gern François Rabelais vor, wie er eines Tages Gottes Lachen hörte und so die Idee des ersten großen europäischen Romans geboren wurde. Mir gefällt der Gedanke, dass die Kunst des Romans als Echo auf Gottes Lachen zur Welt kam. Rabelais' Gelehrsamkeit, so groß sie ist, hat einen anderen Sinn als die Gelehrsamkeit eines Descartes. Die Weisheit des Romans unterscheidet sich von der Weisheit der Philosophie. Der Roman ist nicht aus dem theoretischen Geist, sondern aus dem Geist des Humors geboren. Europa hat versagt, indem es die europäischste aller Künste, den Roman, nie verstanden hat, weder seinen Geist, noch seine gewaltigen Erkenntnisse und Entdeckungen, noch die Autonomie seiner Geschichte. Die vom Lachen Gottes inspirierte Kunst ist ihrem Wesen nach unabhängig von ideologischen Gewissheiten, ja, ist sogar deren Widerpart. Wie Penelope trennt sie nachts das Gewebe wieder auf, das Theologen, Philosophen und Gelehrte tags zuvor geflochten haben. Das ist eine schöne Deutung Rabelais, vor allem angesichts der Tatsache, dass die großen Humoristen unter den Romanschreibern sich mehr oder weniger alle auf Rabelais bezogen haben. Cervantes in Spanien, Balzac und Victor Hugo in Frankreich, aber auch Diderot in Jacques der Fatalist und sein Herr. Auch die Engländer, von Swift über Fielding und Sterne bis zu Charles Dickens, sogar die Deutschen in der Zeit ihrer schönsten literarischen Blüte, Goethe, Wieland und Jean Paul. Alle großen und freien Geister haben Rabelais gehuldigt, dem großen Respektlosen eines respektlosen Jahrhunderts, der eben durch seinen kolossalen Humor ein großer Humanist war, ein Befreier der Menschheit. Der Schluss des zweiten Buches von Gargantuan Pantagruel, den wir nun hören werden, enthält die berühmte Parabel von der Welt in Pantagruels Mund. Zuvor aber wird noch von den Geschicken des Epistemon berichtet, des Weg- und Kampfgefährten des Pantagruel, der im Kampf mit den Dipsodiern sein Leben verloren hat. Ihm ist der Kopf abgeschlagen worden. Panurg heilt ihn mit magischen Künsten, so dass Epistemon nun von seinem Aufenthalt in der Hölle berichten kann. Fast handelt es sich um eine Parodie biblischer Auferstehungsberichte, aber auch um eine Paraphrase vom Gang des Odysseus in die Unterwelt. Epistemon hat in der Hölle aufschlussreiche Szenen beobachten können, von denen er, zum Leben erwacht, nun seinen Freunden und Mitstreitern Kunde gibt. Hören Sie noch einmal Helmut Kraus. An einem anderen Fleck handelte der Spitzbub Patelin, der das Schatzmeisteramt bei Radamantes bekleidet, mit dem einstmaligen Papst Julius, jetzigem Pastetenverkäufer, um den Preis seiner Ware. »Was kostet das Dutzend?« »Drei Groschen, Herr«, spricht seine Heiligkeit. »Was? Drei auf die Goschen?« höhnte Patelin. »Gib dein Zeug her, du Schuft, und hol dir anderes.« Der arme Papst lief heulend davon und erzählte seinem Bäckermeister, wie man ihm die Pasteten weggeramst habe. Der aber zog ihm die Hosen straff, bis seine Haut für jeden Dudelsack zu brüchig gewesen wäre. Ich begegnete auch dem Jean Le Maire, der den Papst spielte und sich von allen Königen und heiligen Vätern die Füße ablecken ließ. Er schmiss sich in die Brust und spendete höchst salbungsvoll den Segen. »Kauft Ablass, ihr Hundsfötter, kauft Ablass, er ist billig heuer. Ich erlass euch Brot und Suppe und dispensier euch von allem ehrbaren Tun.« François Villon fragte den Xerxes, »Was gilt die Unze Senf?« »Einen Kreuzer«, versetzte der. »Dass dich die Pest«, fluchte Villon. »Für einen Heller kriegt man ja dermalen so viel als sonst für einen Groschen. Du schlägst wohl auf die Ware.« Damit pisst er ihm ins Tröglein, gerade wie es bei den Pariser Senfhändlern im Schwang steht. Jetzt winkte Pantagruel und bat, »Spar uns den Rest dieser trefflichen Historien für schicklichere Gelegenheit auf. Nur eins sag uns noch, wie ergeht's dort den Wucherern?« Herrje! Die kriechen auf dem Boden herum und suchen rostige Nadeln und Nägel aus den Straßengräblein, ganz wie bei uns zu Land die Kehrichtstöberer. Aber der Zentner von diesem Krimskrams gilt nur eine Brotkruste, zudem geht das Geschäft recht trübselig. So schleichen sich diese armen Kreuzbuckel oft 3 Wochen ohne Krume oder Bröselein dahin und schaffen und schuften Tag und Nacht immer in Erwartung des großen Festtages, wo sie einmal satt zu essen kriegen. Doch kommt ihnen ihr kümmerlich Wesen nicht zu Sinnen, vor lauter Gier am Ende des Jahres einen elenden Pfennig zusammengescharrt zu haben. Nun aber klatschte Pantagruel in die Hände. »Hei, Kinder, seid lustig und trinkt! Diesen Monat schmeckt's noch einmal so gut als anderweil.« Da brachen die Kumpane wohl mancher Flasche den Hals und hielten fröhlichen Schmaus. Nur dem Gefangenenkönig Anarches war aller Frohsinn vergangen. Mit eins fragte Panurg, »Was für ein Handwerk soll denn unser Herr König jetzt lernen, damit er nicht dereinst da unten bei den Teufeln als Lehrbub von vorne anfangen muss?« »Kein unebener Einfall«, nickte Pantagruel. »Ich übergebe dir den Herrn. Mach aus ihm, was dir gut dünkt.« »Schönen Dank. Das Geschenk ist mir willkommen und von eurer Hand gar doppelt wert.« Kaput 31. Pantagruels Einzug in die Stadt der Amauroten. Nach seinem wunderwürdigen Siege schickte Pantagruel durch Karpalim Botschaft von der Gefangennahme des Königs Anarches und der Niederlage aller Feinde in der Amaurotenstadt. Daraufhin walleten sämtliche Einwohner voll unbegrenzten Jubels in stattlichem Triumphzug vor die Tore, holten den Prinzen ein, zündeten allenthalben Freudenfeuer an und schlugen Tische und Tafeln mit vielerlei Leckereien unter freiem Himmel auf. Und brach das saturnische Zeitalter wieder an, voll Lust und Ergetzen. Aber Pantagruel sprach zu dem versammelten Senat. »Ihr Herren, man muss das Eisen schmieden, solange es warm ist. Also schätze ich's für besser, wir nehmen zuvörderst das ganze Dipsodierland ein, ehe wir uns dem Taumel hingeben. Darum mögen sich alle, die meinem Heerband folgen wollen, morgen nach dem Frühtrunk bei mir einstellen, denn um besagte Zeit breche ich auf. Zwar bedarf ich keiner Soldaten und Helfer mehr, maßen ich das Gebiet schon so gut wie im Sack habe, aber ich sehe in eurer Stadt eine solche Überfülle an Leuten, dass sie sich auf den Straßen schier den Weg versperren. Selbige will ich im Dipsodierland ansiedeln und es ihnen zu eigen geben, denn es ist gesund, schön, fruchtbar und lieblich vor allen Gauen der Erde, wie mancher von euch aus eigener Kenntnis bestätigen kann. Wer also mit mir dahin will, halte sich bereit.« Dieser Vorschlag verbreitete sich rasch in der Stadt, und andern Tags fanden sich auf dem Schlossplatz an die 1.856.011 Mannen ein, nebst ungezählten Weibern und Unmündigen, und marschierten gen das Dipsodierland also wohlgeordnet wie die Kinder Israels, da sie durch das Rote Meer zogen. Bevor ich hierüber ein weiteres künde, will ich euch erzählen, was Panurg mit dem König Anarches anstellte. Er hatte den Bericht Epistemons nicht vergessen, wonach die Fürsten und Reichen dieser Erde in der Unterwelt ein kläglich und schmutzig Dasein fristen. Steckte drum seinen König in ein hübsches, ausgeschlitztes Zwilchwams und in schöne Schiffmannshosen, gab ihm aber keine Schuhe, weil sie ihm zu sehr in die Augen stächen, und stülpt ihm ein dunkelblau Mützlein über mit einer großen Hahnenfeder. In diesem Aufzug stellt er ihn dem Pantagruel für und fragte, »Kennet ihr diesen Drallewatsch?« »Wahrhaftig nein«, sprach Pantagruel. »Das ist seine Majestät, der Dreischnitzelkönig. Will aber was Rechtes aus ihm schaffen. Diese gekrönten Teufelsbraten sind dumm wie die Kälber, verstehen und können nichts als schlechte und kümmerliche Untertanen machen und zetteln zu ihrem puren Ludervergnügen allerhand Kriege an. Doch diesen hier will ich zur Werktätigkeit anhalten. Er soll mir eine ordentliche Würzbrühe in den Straßen feilbieten. Hey, Kerle, ruf einmal! Gute Würzbrühe gefällig!« Und der arme Tropf rief's. »Das ist zu leise«, schimpfte Pantagruel und zobelt ihn am Ohr. »Lauter, lauter und höher! Sol, la, si, do! Marsch vorwärts! Hast ja eine ganz ausgiebige Kehle. Dir wird trefflich wohl sein, wenn du dich nimmer mit dem Königtum abschleppen musst.« Zwei Tage hernach gab ihm Panurg eine alte Lampenfegerin zum Ehegespons und richtete selber die sauren Hammelsköpfe, Knoblauchwürste mit Senf und Kuttelfleck zum Hochzeitsschmaus. Ließ auch zur Probe den Pantagruel 5 Maultierfrachten davon kosten, der sie sehr wohlschmeckend befand und rapidi-kapidi vertilgte. Zu trinken gab's guten Kretzer und Vogelbeerschnaps. Beim Tanz spielte ein blinder Fiedler auf und nach der Mahlzeit führte Panurg das Paar zum Prinzen, dass es eine Aufwartung mache. Er wies auf die Braut und sprach: »Es ist keine Gefahr, dass die da böllert.« »Wieso?« verwunderte sich Pantagruel. »Weil sie gut eingeschlitzt ist.« »Was ist das wieder für ein Gleichnis?« »Ei, ihr wisst doch, dass die Kastanien beim Rösten wie kleine Böller krachen, so man nicht zuvor die Schale eingeschlitzt hat. Ähnlicherweise ist diese Neuvermählte unterwärts gut montiert, wird also nicht hintenaus böllern.« Pantagruel wies ihnen eine kleine Wohnung mit einem Lädlein in der Winkelgassen an und schenkt ihnen einen Steinmörsel, um die Gewürze drin zu zerstampfen. Dort schlugen sie ihre bescheidene Wirtschaft auf, und Anarches ward mit der Zeit ein so manierlicher Tunkenzapfer, als je einer in Utopien hauste. Man hat mir freilich Nachmalen hinterbracht, sein Weib patsche ihn wie Teig, und er lasse sich's ruhig gefallen. Solch ein tappiger Tropf ist er worden, meiner Seel. Kaput 32. Was der Autor in des Pantagruel Mund zu sehen bekam. Kaum dass Pantagruel mit seinem Heergefolge das Dipsodialand betreten hatte, erhob sich dort Jubel und Freude. Alle unterwarfen sich ihm aus freien Stücken und überbrachten ihm die Schlüssel der Städte, die an seinem Weg lagen. Bloß die Almiroden widersetzten sich und gaben den Herolden Bescheid, sie wollten nur unter günstigen Bedingungen Frieden abschließen. »Was«, rief Pantagruel, »wollen Sie's noch besser als die Hand am Henkelkrug und den Becher in der Faust? Nichts wie drüber her!« Stellten sich also in Schlachtordnung und schritten zum Angriff. Aber als sie über ein weites und freies Feld zogen, wurden sie von einem gewaltigen Platzregen überrascht. Das machte sie kopfscheu und drängten sich alle dicht aneinander. Zwar ließ ihnen Pantagruel durch die Hauptleute vermelden, es habe keine Gefahr. Er sehe deutlich über den Wolken, dass dies nur ein kurzer Spritzer sei. Doch möchten sie zusammenrücken, er wolle sie beschirmen. Stellten sich auch in enger Ordnung auf. Pantagruel aber streckte die Zunge halb aus dem Mund und bedeckte das ganze Heer wie eine Henne ihre Küchlein. Unterdes hat ich, der Autor dieser wahrhaftigen Geschichte, mich just unter ein Klettenblatt geduckt, das kaum minder groß war als ein Brückenbogen am Mons Terribilis. Als ich nun die anderen so trefflich beschützt sah, trachtet ich danach, mich ihnen anzuschließen, was aber Schwierigkeiten machte, denn es ging knapp her und schlecht gemessen kommt zu kurz, wie man sagt. Also klettert ich, so gut sich's anließ, drüber hinweg und spazierte an die 2 Meilen weit auf seiner Zunge hin, bis ich in das Mundgewölbe eintrat. Aber ihr himmlischen Götter und Göttinnen, was für ein Anblick ward mir zuteil! Jupiter erschlag mich mit 3 zackigem Blitz, wenn ich Lügenhaftes berichte. Ich trollte mich meines Weges wie in der Hagia Sophia in Konstantinopel. Da erhoben sich mit 1 ragende Felsen gleich Kreideklippen, das wohl seine Zähne waren. Weite Wiesen und dichte Wälder dehnten sich, und dazwischen lagen starke und wohlgebaute Städte wie Lyon oder Poitiers. Zuvörderst stieß ich auf einen Biedermann, der beschaulich seinen Kohl pflanzte. War erst förmlich aufs Maul geschlagen, fasste mich aber schließlich und fragte: »Lieber Freund, was treibst du hier?« »Ich baue mein Gemüse«, spricht er. Ja, warum und wozu? Nun, es kann doch nicht jeder einen Säckel gleich einem Mörser herumtragen und den Edelmann spielen. Ich muss mir meinen Unterhalt verdienen und biet mein Gewächs auf dem Markt in der Stadt dort hinten feil. Herr Jesus, ja, bin ich denn in eine neue Welt geraten? Stotter ich. Meiner treu, mir kommt sie nicht neu vor, versetzte der andere. Es heißt freilich, außer dieser gäbe es noch eine Welt, wo Sonne und Mond hinscheinen und allerhand getan sein will, aber unsere hier ist sicher älter. Ja, aber, lieber Freund, sag mir doch, wie heißt die Stadt, wo du deinen Kohl verhandelst? Sparklingen heißt die. Wohnen Christenleut drin und werden euch herzlich willkommen heißen. Kurzerhand entschloss ich mich, dorthin zu wandern. Da traf ich einen Burschen, der Tauben fing. An den wandte ich mich. Wo kommen denn die Tauben her? Die kommen aus der anderen Welt, Herr. Da dachte ich mir, dass die Vögel wohl in Pantagruels Mund flogen, wenn er ihn zum Gähnen aufsperrte, weil sie ihn für einen Taubenschlag erachteten. Allgemach betrat ich die Stadt, so schön und stattlich und luftig gebaut war. Aber am Tor verlangten die Wächter meinen Pass. Das traf mich unerwartet und ich fragte, »Liebe Leut, haust denn irgendwo die Pest?« »Wohl, wohl, Herr«, antworteten sie, »der Totenkarren rumpelt in der Nachbarschaft Tag und Nacht durch die Gassen.« »Ja, um Gottes Willen, wo denn?« »In Laringen und Faringen«, sprachen sie, »dass zwei geräumige und handeltreibende Städte sind. Liegt dicht neben ihnen ein tiefer Schlund, aus dem seit kurzem abscheuliche und giftige Dünste aufsteigen, so die Pest haben ausbrechen lassen, und hat schon mehr denn 260.016 Menschen tot hingelegt.« Das deutet ich mir so, dass ein stinkiger Schwaden in Pantagruels Bauch brodle, seit er jene 5 Eselsfrachten mit Knoblauchbrühe verschluckt hatte. Weiter ging ich zwischen seinen Felsenzähnen hin, erstieg auch einen und fand da eine treffliche Gegend mit Spielplätzen, Wandelgängen, saftigen Wiesen, ergiebigen Weingärten und vielen italienischen Landhäusern über die köstlichen Auen verstreut, allwo ich mir's 4 Monate lang so wohl sein ließ wie niemals in meinem Leben mehr. Hinterwärts gedacht ich wieder, zu den Kinnbacken herunterzusteigen, ward aber unvermutet von Räubern angepackt und durch einen dusteren Wald gegen die Ohrenseite geschleppt. Doch entwischt ich beim Abstieg in einen kleinen Flecken, hab seinen Namen vergessen, wo mir's wieder so behäbig als jemals ging und ich ein gut Stück Geld verdiente. Und wisst ihr auch mit was? Mit Schlafen. Denn man mietet sich dorten die Leute zum Schlafen und verdienen 5 bis 6 Soldi im Tag. Die aber gut schnarchen können, bringen's gar auf 7,5. Ich erzählte den Stadtältesten, wie man mich im Tal ausgeplündert hatte, und sie sagten mir, das sei leider Gottes wahr. Die Leute auf der anderen Seite der Zähne seien Schelme, Betrüger und Halsabschneider von Natur aus. So ward ich inne, dass man auch dort einen Unterschied macht zwischen den Menschen, die hinter den Bergen zu Haus sind und davor, just wie bei uns. Wohnt sich freilich vorne schöner und in besserer Luft. Indem ich solches erwog, fiel mir auch ins Gemüt, wie es seine Richtigkeit damit hat, dass die eine Hälfte der Welt nicht ahnt, wie es die andere treibt. Hat doch noch nie keiner ein Sterbenswörtlein von jenem Land ausgehen lassen, wo mehr als 25 bevölkerte Reiche Platz finden, die Einöden und einem breiten Meeresarm nicht mitgerechnet. Ich aber habe ein Buch drüber verfasst und es intituliert »Die Geschichte von Schlundenreuth«, maßen die Einwohner in meines Meisters Pantagruel Schlundhausen. Endlich kehrt ich um, stieg über des Riesen Junkers Bart, ließ mich daran auf seine Schultern herab, klettert auf den Boden und rutschte mit 1 vor seine Füße. Als er mich sah, fragt er, »Ei, woher des Wegs, Meister Alko Fribas?« »Aus eurer Gurgel, gnädiger Herr.« »Wie lange warst du dort?« »Seit ihr gegen die Almiroden marschiertet.« »Das ist schon ein 1/2 Jahr her.« »Wie hast du denn gelebt? Woher Trank und Atzung genommen?« von eurem Überfluss, gnädiger Herr. Von den leckersten Bissen, die in eure Gurgel eingingen, hab ich meinen Zoll erhoben. Und wo hast du hingeschissen? In eure Gurgel, mit Verlaub zu sagen, sprach ich. Ha, ha, ha, du bist mir ein lustiger Gesell. Wir haben inweilen das ganze Dipsodialand unterjocht. Sollst die Schlossherrschaft von Kunterbuntenau übertragen kriegen. Tausend Dank, gnädiger Herr und Gebieter. Ihr überschüttet mich ohn alles Verdienst mit den Beweisen eurer Huld. Kaput 33. Wie Pantagruel seiner Krankheit ledig ward. Unlang danach fühlte sich Pantagruel krank und packt ihn ein so heftig Zwacken im Leib, dass ihm Essen und Trinken zuwider war. Und weil niemals ein Unglück allein kommt, kriegt er's auch noch mit der heißen Seich, so ihn unbändig quälte. Gottlob hat er treffliche Leibärzte, die ihm lindernde und abtreibende Mittel eingaben, damit er seine Schmerzen begäuße. Aber so hitzig sprudelte das Harnwasser, dass es sich bis auf den heutigen Tag noch nicht verkühlt hat. Und haben davon die vielen heißen Bäder in unserem Land ihren Quell und Ursprung. Es ist zum Verwundern, wie viel blöde Philosophen und Mediziner schon ihre Zeit mit Disputationen über den Grund der warmen Bronnen verplempert haben, ob's vom Borax käme oder vom Alaun oder Salpeter oder Schwefel, wodurch sie nur offenbaren, wie kopfsinierig sie spinnen können und dass ihnen besser wäre, den Hintern mit einer Stechdistel zu wischen, als Dinge in die Welt zu setzen, von denen sie nichts verstehen. Denn es ist doch klärlich offenkundig und bedarf keiner Grübeleien, dass diese warmen Heilwässer von des Pantagruel heißem Brunz herstammen. Nun muss ich euch noch berichten, wie er von seiner Hauptbedrängnis erlöst ward, wo ich aber nicht lang bei den gelinden Mitteln verweilen noch aufzählen will, wie viel Skamoniumharz, Kassienmus, Rhabarber und andere Quacksalbereien er einnahm. Das Hauptstück war vielmehr, dass ihm nach Beschluss der Ärzte die Ursach und Materie der Beschwer gänzlich entfernt werden sollte. Zu dem Ende schmiedete man 16 große und hohle Kupferkugeln, die von innen mittels einer Feder geöffnet und verschlossen werden konnten. In die erste schlüpft einer seiner Mannen mit einer Laterne und einer brennenden Fackel. So verschluckt ihn Pantagruel wie eine kleine Pille. In 5 anderen folgten starke Burschen mit Hacken und Picken, in den 3 nächsten ebenso viel Bauern mit Schaufeln und in den 7 letzten 7 Dreckfeger mit Körben um den Hals. Und wurden alle wie Pillen hinabgewurkst. Im Magen angelangt, öffnete jeder sein Gehäus mittels der Sprungfeder und als erster kroch der Mann mit der Laterne heraus. Die anderen suchten hinter ihm her das Gelände nach dem schauerlichen Abgrund mit den höllischen Dünsten ab. Hätten sie nicht Herz, Magen und Schädel gut mit Weinbalsam verantidotiert gehabt, sie wären sicherlich bei dem grausigen Gestank benommen und verkommen gewesen. Hei war das ein Rüchlein und Schwalm. Schließlich fanden sie sich mit Tasten und Schnüffeln zu den Kothaufen und übeln Gedünsten hin und entdeckten da einen leibhaften Freudenberg von Dreck. Nicht faul hieben die Heuer ein und brachen Stück für Stück los, das die Schaufler in die Körbe füllten, worauf ein jeder nach beendetem Geschäft wieder in seinen Ball zurückschlupfte. Nunmehr würgte Pantagruel ordentlich, bis es ihm hochstieg und er die Darmtaucher herausspie, was ihm nicht mehr Beschwer machte als euch ein Rülpser. Voll Vergnügen stiegen sie aus den Kapseln, an die Mär gemahnend vom trojanischen Pferd. Auf solche Art ward Pantagruel geheilt und völlig gesund. Die Pillen aber zieren zum dauernden Gedächtnis als Turmknöpfe etliche große Kirchen im Land. Kaput 34. Ende dieses gegenwärtigen Buches mit des Autors Entschuldigung. Bis hierher, liebe Leute, habe ich euch den Beginn der schrecksamen Geschichte meines Herrn und Meisters Pantagruel erzählt. Jetzt aber werd ich den Schlusspunkt hinter dies erste Buch setzen, maßen mir doch ein wenig durmelig im Schädel ist und ich wohl merke, dass mir die Register darinnen von wegen des septemberlichen Traubenmuses in etwa durcheinander gekommen sind. Will euch bei Gelegenheit der nächsten Frankfurter Messe die Fortsetzung dieser Historie liefern. Da werdet ihr hören, wie Panurg ein Weib nahm und schon in den Flitterwochen ein paar Hörner einheimste, wie Pantagruel den Stein der Weisen fand, wie man ihn entdeckt und wozu er einem nütze, wie er die Kaspischen Berge überschritt, durch den Atlantischen Ozean segelte, die Kannibalen aufs Haupt schlug und die Perleninseln eroberte, wie er die Tochter des indischen Königs Prestan ehelichte, wie er gegen die Teufel zu Feld zog, 5 Höllenstuben in Flammen aufgehen ließ, das große schwarze Gelass niederlegte, Proserpina ins Feuer schmiss, dem Luzifer 4 Backenzähne einschlug und ihm ein Horn am Hintern abzwickte, wie er hernach die Reiche des Mondes bereiste, um zu sehen, ob er in Wirklichkeit nicht voll ist, weil die Frauenzimmer gemeinhin 3/4 davon im Kopf haben, und tausenderlei andere lustige und wahrhaftige Geschehnisse. Es ist ein schöner und kerniger Evangelientext. Aber jetzt so wünsch ich einen guten Abend, liebe Leut. Perdonate mi und seid nicht schärfer gegen meine Fehler als gegen eure eigenen. Wenn ihr mir einwendet, Meister, es war nicht sehr weise von euch, uns solche Flausen- und Flunkergeschichten aufzuzeichnen, so antwort ich, aber etwa von euch daraus Ergetzung zu ziehen? Gleichwohl, falls sie euch beim Lesen die Zeit so lustig vertreiben wie mir beim Schreiben, so sind wir der ewigen Gnade würdiger, ihr und ich, als ein gewisser Haufe von Muckern, Druckern, Guckern, Spuckern, Heuchlern, Meuchlern, Seichlern, Speichlern und andern scheinheiligen Fratzen, die der Welt ein X für ein U möchten vormalen. Denn derweil sie sich den Anstrich geben, als seien sie der Bußfertigkeit und Kasteiung beflissen, führen sie im Verborgenen weiß Gott was für ein Luderleben. Schaut nur ihre glühroten Schnüffelnasen und ihre Dickbäuche an. Da steht die Wahrheit augenfällig eingeschrieben. Suchen doch ihr ganzes Studium und Brevier insgeheim in den pantagruelischen Schriften, freilich nicht, um ihre Freude dran zu haben, vielmehr, um dem Nächsten eins auszuputzen, indem sie hinterwärts schwärzen, sterzen, ferzen und merzen, kurzum gar teuflisch stänkern und verleumden. Und gleichen so jenen dreckigen Bauern trampeln, die zur Kirschen- und Traubenzeit in den Kinderscheißhäuflein nach den Kernen wühlen und stöbern, um selbige den Quacksalbern zu verhandeln, so daraus das Hagenöl destillieren. Vor denen hütet euch. Flieht, hasst und verabscheut sie, wie ich es tue. Das wird euch meiner Treu wohl bekommen. Und so euch wirklich verlangt, gute und wackere Pantagruels Brüder zu werden, will sagen, in Frieden, Frohsinn und Gesundheit zu hausen und allzeit guter Ding zu sein, so meidet mir die Wichte, die durch die Ritzen blinzeln. NDR Kultur